schaust mich an, so endlos tief, und ich seh's in deinen Augen. Die Worte gehen, die Stille bleibt. In deinem Trend, das, was uns verbindet, ist so viel mehr, als wir verstehen. Das, was uns verbindet, ist so viel mehr, als wir verstehen.